Kim Kwang-hak, Forscher des USA-Instituts des Außenministeriums der DVRK, gab am 20. September unter der Überschrift »Die leichtsinnigen Umtriebe der USA zum Präventivschlag beschleunigen nur ihren Untergang« einen Kommentar mit folgendem Inhalt. Der US-amerikanische Rat für Auswärtige Beziehungen veröffentlichte jüngst einen Bericht mit der Behauptung, dass man militärischen Schlag in Betracht ziehen solle, falls Nordkorea die Verhandlungen mit den USA nicht annehme und eigene Atomwaffen- und Raketenleistung weiter ausbaue. Dies ist aber, so im Kommentar, nutzloses Geschwätz jener, die die strategische Stellung der DVRK, des Besitzers sogar von H-Bombe, vergessen haben. Die böse feindliche Nordkorea-Politik der USA und ihre ununterbrochene nukleare Drohung veranlasste ständige Verstärkung der nuklearen Streitkräfte der DVRK. Die Republik verfügt über ausreichende militärische Kraft, mit der sie im beliebigen Raum wie in der Luft, zu Land und zu Wasser gegen die USA kämpfen kann. Die USA sind Anstifter allen Übels in der Welt. Der extremen feindlichen Politik der USA und ihren unvernünftigen Aggressionskriegsversuchen sollte man sich ausschließlich mit härtester Entgegnung und unbarmherzigem und sofortigem Präventivschlag widersetzen, was die endgültige Schlussfolgerung der DVRK ist. Sie fürchtet sich nicht im geringsten vor der Drohung der USA. Sie wird aber das ganze US-amerikanische Territorium einschließlich Washingtons vernichten und die Konfrontation zwischen den USA und der DVRK beenden, falls die USA ein kleines Anzeichen des Angriffs zeigen. Das ist der eiserne Wille und der harte Standpunkt der Armee und des Volkes der DVRK. Die USA sollten sich gut merken, dass ihr militärischer Präventivangriff auf die DVRK gleich die Beschleunigung des eigenen Untergangs bedeutet. Wenn sie trotz der Warnung der DVRK letztendlich in Korea einen Atomkrieg entfesseln, werden sie selbst im Feuer umkommen.